Lineal der Weise in Rechtshändlern sehr erfolgreich gewesen ist, der also verschiedene Streitigkeiten sehr gut schlichten konnte und sich dadurch großes Ansehen erworben hat, dann färbte das natürlich auch auf die Nachfahren ab. Das heißt, man sagte dann, mein Ururgroßvater, das war Njal der Weise, und man war stolz darauf, dass das Njal der Weise gewesen war. Dieser Geschlechterstolz hat sich ja noch im Adel erhalten, ist da zum Teil dann natürlich zum Dünkel verkommen. Das muss man also auch sagen, Stolz und Dünkel kann man nicht gleich sehen. Das sind halt verschiedene Dinge. Dünkel ist eben einfach eingebildete, hohe Art, eingebildete Leistung, die tatsächlich als Leistung gar nicht existiert. Stolz, wie gesagt, bezieht sich auf tatsächlich geschehene Leistung. Als Sippenstolz eben auf solche der Sippe, Verwandte von mir, Vorfahren von mir, die Großes geleistet haben. Darauf kann ich auch stolz sein, denn ich habe mit ihnen Gene gemeinsam. Und deswegen sagen wir hier auch in unserer vierten Chüre Menschen unserer Art. Das sind dann also nicht nur die eigenen Verwandten, so wie wir den Begriff Verwandte heute verstehen, sondern das sind dann auch Menschen, die wir als ja, Rasse- oder Artverwandte sehen können. Das heißt, Menschen, die letztlich ein ähnliches Aussehen wie wir haben, die aus derselben Wurzel entstammt sind, mit denen wir, wenn wir jetzt 400, 500, 600 Jahre zurückgehen würden, verwandt sind. Und man sieht es häufig, dass sich Menschen ähneln, die gar nicht aus der gleichen Familie stammen, die gar nicht so sichtbar Verwandte sind, die aber doch ein sehr ähnliches Aussehen haben und ein Mensch, den kenne ich doch. Dann spricht man den an und dann ist er einem völlig unbekannt, weil man kennt einen, der so ähnlich aussieht, der aber mit dem gar nicht verwandt ist, der aus einer ganz anderen Ecke stammt. Aber irgendwo, da haben sie einen gemeinsamen Vorfahren in der langen Entwicklungslinie und dieser gemeinsame Vorfahre prägt sich dann in diesem und in jenem aus. Das heißt also, in dieser Blutsverwandtschaft, wie wir sie haben, in dieser Blutsverwandtschaft prägt sich genauso eine Gemeinschaft aus. Und auch da können wir stolz sein. Ich bin stolz auf Werner von Braun, das sage ich mal, weil er ein Mensch unserer Art ist. Wir haben hier die Sterne gesehen, den Weg zu den Sternen. Er hat uns die Sterne ein ganzes Stück näher gebracht. Und es war, man kann zur Technik stehen, wie man will, aber es ist eine großartige Leistung gewesen. Jemand hatte eine Vision, einen Traum als kleiner Junge schon, den Flug zum Mond, und er hat es verwirklicht in seinem Leben. Als er als 12-, 14-Jähriger davon sprach, dass mal Menschen zum Mond fliegen würden, da hat man ihn sicherlich für verrückt gehalten. Und er war es dann, der das bewerkstelligt hat. Also, das ist ein Mensch unserer Art gewesen und nicht umsonst hat man dann nachher alles getan, weil die Führungsgruppe bei diesem ganzen Programm aus deutschen Wissenschaftlern bestand. Die hatten ja damals Intelligenzklau in Deutschland gemacht, die Amis, weil sie nicht genügend eigene intelligente Menschen hatten. Und das, was sie dann nicht in ihren Gefangenenlagern umgebracht haben an Führungskräften, das haben sie rübergeschleppt über den Atlantik und haben sie für die eigene Forschung verwendet. Und als dann die ersten Unglücke passierten, als die deutsche Führungstruppe abgetreten war, da hing dann da ein Schild, Werner, wann kommst du wieder? So, das war also die Sache. Werner konnte nicht wiederkommen, der war inzwischen gestorben. Dieser Mensch, wie gesagt, ein Mensch unserer Art, oder ich nenne mal einige andere ohne Vollständigkeit, Fridtjof Nansen, der so Großes, also auch für die Menschheit geleistet hat, für die deutschen Kriegsgefangenen geleistet hat, der also ein Mensch war, der einerseits Pionierforscher war, andererseits aber von einem tiefen Gefühl auch für das, was Menschen ausmacht, erfüllt war. Viele deutsche Kriegsgefangene in Russland haben ihm das Leben zu verdanken. Es gab den Nansen-Pass damals und er hat sich dort eingesetzt als Norweger für uns Deutsche. Eine ganz großartige Sache. Oder Knut Hamsun oder wen auch immer, wen wir nennen wollen, aus unserer größeren Art Gemeinschaft. Alle die sind Menschen unserer Art und auf sie und ihre Leistung können wir ebenso stolz sein, weil wir mit ihnen gemeinsame Vorfahren haben. Daraus ergibt sich dann das Weitere, nämlich Selbstbewusstsein, das heißt also, sich durchaus bewusst sein des eigenen Wertes. Die Christen fordern Selbstzerknirschung. Das ist also das Gegenteil wiederum. Der eine ist selbstbewusst, der andere ist selbstzerknirscht. Ihr sollt Staub sein, zu Staub sollt ihr wieder werden. Ihr kommt aus dem Staub, zu Staub sollt ihr wieder werden. Die ganze Nichtigkeit, ihr seid wie ein Stäubchen. Ihr seid also so gut wie gar nichts. Da ist irgendwo die Allgewalt Gottes, die Allmacht Gottes, und ihr seid wie Staub vor seinen Augen. Ihr werdet auch wieder zu Staub. Ihr müsst euch die ganze Nichtigkeit eures Daseins immer wieder bewusst machen. Selbst zerknirscht müsst ihr sein. Das alles ist die Voraussetzung dafür, dass Priester herrschen können, dass Priesterkasten ihre Macht ausüben können. Und deswegen war es ganz bewusst immer das Brechen des Stolzen, des Selbstbewussten. Ein aufrechtes Haupt geht nicht durch eine Kirchentür. Man muss gesenkten Hauptes durchtreten. Man muss sich also verbeugen, man muss also sich selbst erniedrigen. Das ist das, was Christentum fordert. Wir, wie gesagt, sehen nicht Selbstzerknirschung, sondern Selbstbewusstsein als einen Wert an. Wir meinen, dass nur die Menschen richtig in unserem Sinne handeln, die selbstbewusst sind. Alles andere führt auch zu erheblichen Gefahren im mitmenschlichen Zusammenleben. Man muss nicht glauben, dass diese andere Form des Bewusstseins, diese Selbstzerknirschung, dass das also vielleicht eine etwas bessere Art sei. Ganz unabhängig davon, ob diese Menschen sich besser verteidigen können bei einem Angriff oder nicht. Oftmals ist es so, dass die, wenn sie sich zu sehr gegen die eigene Natur vergewaltigen, wenn sie also das, was eigentlich in jedem Menschen drinsteckt, nämlich sich selbst zu behaupten, wenn sie das zu sehr unterdrücken, dann besteht die große Gefahr, dass eruptiv sich einmal das anders entlädt, dass dann in einem Aufbrechen von Hass alles umgewühlt wird und dass dann das richtige Mittelmaß fehlt. Wir haben das im Altertum gesehen, wo Philosophen und Philosophinnen in Alexandria, was eine bedeutende Philosophin, vom christlichen Pöbel erschlagen worden sind, wo Büchereien verbrannt worden sind, weil man also dieses höhere Wissen dort nicht mehr haben wollte, wo großartige Naturschätze zerschlagen worden sind, wo wunderschöne Bildnisse zerstört worden sind. Ganz einfach deswegen, weil man diese Höhe, diese Erhabenheit, die daraus sprach, nicht mehr ertrug. Wenn man demütig gewesen wäre, wenn man selbst zerknirscht gewesen wäre, dann hätte man daraus wirklich etwas entnehmen können, nämlich dass hier höheres Menschentum am Schaffen war. Aber das wusste man irgendwo, aber da kam dann der Neid dazu, der Neid der Missratenen, von dem Nietzsche so spricht, die dann das kaputt machen wollen, was die anderen geschaffen haben. Das heißt also, wenn ich jetzt nicht als voller Mensch lebe, wenn ich jetzt nur die eine Seite, dieses Zerknirschtsein betone, dann besteht die große Gefahr, dass das irgendwann sich mal entlädt in einer anderen Art und Weise, und da die große Gefahr dann ist, dass höheres, schöpferisches zerstört wird. Selbstachtung gehört natürlich ebenfalls dazu. Wenn wir stolz sind auf verschiedene Dinge, dann achten wir uns auch selbst. Sicherlich keiner von uns ist fehlerfrei. Das ist also selbstverständlich, dass wir Fehler machen, dass wir auch unsere Fehler irgendwo erkennen und versuchen, aus Fehlern zu lernen. Und wenn wir anderen gegenüber Unrecht getan haben, versuchen, das wieder in Ordnung zu bringen, wieder gut zu machen. Aber wir müssen uns grundsätzlich gesehen annehmen. Das heißt, wir müssen der Auffassung sein, so wie wir da sind, sind wir vom Prinzip her einmal richtig. Wir haben unsere kleinen Fehler, wir haben unsere Schwächen, wir haben unsere Macken. Das ist ganz klar. Aber als Persönlichkeit insgesamt gesehen, da ist es so, dass wir uns achten, dass wir also Selbstachtung haben, dass wir der Auffassung sind, wir sind wer. Wir sind nicht irgendwie Dreck und Staub und Otterngezücht, Schlangen und Otterngezücht. Es gibt ja so die schönen Ermahnungen auch. Also die Pastoren haben das früher ja noch sehr viel mehr gepredigt um die Jahrhundertwende als heute. Da gab es dann eine richtige Vermahnung in der Kirche. Da wurde den Leuten erstmal gesagt, was sie alles für dreckiges Gesindel seien. Ihr Schlangen- und Otterngezücht ist dafür also ein beliebter Ausdruck, das waren die lieben Gemeindemitglieder, das waren die Mitchristen, die dort also in die Kirche kamen, die wurden als Schlangen und Ottern gezüchtet bezeichnet. Heute reserviert man das für den Heiden. Also ich möchte nicht wissen, was der Pastor, Pflaumenmus oder so, Pflaumenmus, also nächsten Sonntag in der Kirche über mich zu sagen hat. Das ist also, wie gesagt, heute für die Gegner reserviert. Aber für diejenigen, die also nicht Gegner sind, für die hat man das da in den Kirchen, diese Ausdrücke gewandt. Wir haben unter den heidnischen Gedichten zwei, die also aus einem sächsisch-prignischen oder brandenburgisch-prignischen Gesangbuch sind und eins aus einem sächsischen Gesangbuch, wo wir dann Goethes Auffassung dazu darunter gesetzt haben. Und wenn man das sieht, dann sieht man, meilenweite Unterschied zwischen der goethischen Auffassung ist, der kritisiert, dass die Erde zum Jammertal gemacht wird, und dieser hier, wo da also steht, wir sind nur arme Erdenwürmer, wir sind also nur Dreck, wir sind nur Staub, wir sind Sündenfuhl, wir sind also übler als die Tiere und. Also das selbst singt man da also in der Gemeinde inbrünstig. Und da darf man sich an etwas erinnern, was die chinesischen Weisen gesagt haben. Das Wichtigste und das Erste ist, die Gedanken zu klären. Das heißt, wenn ich also jetzt schlechte Gedanken habe, dann präge ich das auch ab. Das heißt, wenn ich mir immer sage, ich bin ein schlechter Mensch, dann werde ich auch ein schlechter Mensch. Und wenn ich mir immer sage, ich bin so übel, dann werde ich also auch übel. Das ist also, man wird dann, was man denkt, in einem gewissen Umfang, natürlich haben wir unsere erbliche Bandbreite, aber in einem gewissen Umfang kann man also durchaus durch das, was man sich einredet, seine Haltung beeinflussen. Und wenn man sich eben immer nur einredet, ein schlechter Mensch zu sein, dann wird man auch schlecht. Und das wiederum will die Kirche sogar. Das ist ja das Verrückte, dass die Kirche die schlechten Menschen braucht, denn wenn sie nicht schlecht sind, dann empfinden sie keine Gewissensbisse, und wenn sie keine Gewissensbisse empfinden, dann tun sie keinen Ablass, dann wird nicht gebeichtet, dann wird nicht auf dem Totenbett, wo früher ja, das war ja die wichtigste Geschichte, da wurde dann also nochmal Bilanz gezogen über das ganze Leben, und dann zog der Pfarrer dann also eine ganz, ganz ernste Miene auf, dann kriegt er so ganz große Zornesfalten und wiegte sein Haupt hin und her und sagte also, für den Himmel, das weiß ich nun nicht, ob das bei den Sünden, die hier alle vorliegen, ob da das was wird. Im Übrigen wusste ich auch durch die Beichte ganz gut Bescheid, was da alles gelaufen war. Und wenn jemand das vielleicht vergessen haben sollte auf seinem Totenbett, dann konnte er ihm aus der Beichte so das eine oder andere vorhalten, was er so wusste aus der Vergangenheit. Und wenn er das wusste, gleich. Und wenn er das wusste, dann ist es also so, dass das natürlich dann dick aufs Butterbrot geschmiert wurde. Und dann hieß es also, da gibt's da so einen Acker, der liegt da an unserem Klostergut. Und der trägt ganz gut Weizen. Also ohne diesen Acker, ich glaube nicht, dass du da in den Himmel kommst. Ne? Also da meine ich, das sieht sehr, sehr schwierig aus, und dann die Hölle, weiß man ja, wie das da aussieht. Furchtbar heiß, und man steht bis zum Hals in irgendwelchen übelriechenden Flüssigkeiten und so, und dann mal das eine, mal das andere. Also es ist recht unangenehm. Und da der Acker einem sowieso nicht mehr so nützlich war, man lag ja auf dem Totenbett und die Göhren sollten sehen, wie sie zurechtkamen, da wurde der Acker dann überschrieben, und das konnte man dann also auch mündlich machen, wenn also das nicht so wie beim Notar, sonst brauchte man Notar und schriftlich und. Aber wenn der Pfaffe sagte, mit zwei Zeugen, die er mitbringen konnte, sagte, der hat mir das also auf dem Totenbett oder der Kirche das auf dem Totenbett vermacht, dann war das gültig. Das ist auch heute sogar noch gültig. Das ist der einzige Fall, wo also Testamente nicht handschriftlich oder beim Notar gemacht werden müssen. Das sind diese Testamente, die vom Pfaffen gemacht werden. Nicht? So, wenn ihm gerade so, dass, wenn er merkt, jetzt ist es aus, dann nochmal ordentlich einen draufgeben, und dann ist der Acker oder der Wald ist dann in unserem Besitz. Das ist der Grund, warum man diese Zerknirschung will, warum man üble Menschen will. Dass sie eben, und Menschen ohne Selbstachtung will, dass sie eben dann der Kirche entsprechenden Anteil ihres Gutes geben. Selbstbejahung und Selbstsicherheit sind die weiteren Punkte. Es ist letztlich alles mit einem etwas anderen Spiegel gesehen, was wir in dieser Küre haben. Selbst, Sicherheit ergibt sich eben aus allem dem, was sich vorher gibt. Das ist dann die Persönlichkeit, die in sich selbst ruht. Sicherlich ist das etwas, was anzustreben ist, was nur in ganz wenigen Fällen jedem von vornherein gegeben ist, diese absolute Selbstsicherheit. Aber es ist so, dass man es eben als Ziel sieht. Und wenn man jetzt also dagegen die christlichen Werte setzt, Demut, Selbstzerknirschung und so weiter, sich selbst erniedrigen, Selbsterniedrigung vor Gott und was es da sonst noch alles gibt, dann sieht man einerseits dort ein bestimmtes Spiegelbild und man sieht das Spiegelbild hier bei uns. Und damit will ich es mit meinen Vorbemerkungen sein lassen und die Aussprache beginnen. Horst, du hast dich als Erster gemeldet. Ich muss nur sagen, die Erklärung hat das ja auch verstanden. Solche natürliche Dinge zu Sünden umzufunktionieren und eben diese ganze Palette zu vergrößern, damit wirklich alle Menschen Sünder sind. Das ist das Verhältnis zwischen Mann und Frau und so weiter. Ja. Ganz natürliche Dinge, sodass man sich wirklich als Sünder vorkommt, wenn man fest daran glaubt und wie gesagt, im Sterbebett dann auch sehr kriegelt worden wird. Ja. Also das ist natürlich der wichtigste Grund gewesen, den Leuten das einzubläuen. Und wir haben also dies im jetzigen Heft der Nordischen Zeitung, wer da in den Heidenspaß gelesen hat, sieht, was da ist. Das heißt, man versucht also schon den Kindern einzureden, dass sie sündig sind. Und wenn sie keine Sünden haben, dann ist es also so, dass man also ihnen versucht klarzumachen, ihr müsst doch irgendwelche Sünden haben. Es gibt keine sündenlosen Menschen. Nicht? Hast du deiner Mutter nicht vielleicht einen Groschen geklaut oder so? Oder hast du nicht in deiner Sparbüchse da mal irgendwie so rummanipuliert, dass da was rausfiel? Das alles sind dann die Dinge, die ihnen geradezu eingeredet werden. Und das ist dann, also das fängt ja bei jungen Mädchen an, denen dann also irgendwelche Schweinereien erzählt werden, ob sie das gemacht haben. Da gibt es ja richtige Fragekataloge, die dann also abgefragt wurden, wo man dann also vielleicht auf Gedanken erstmal kommt. So, denn sowas alles passiert offensichtlich. Es wird ja gefragt, das ist ja die nächste Geschichte, die da eine Rolle spielt, aber auch im Übrigen ist es eben eine Sache, die dazu führen soll, die Kirchenmacht einfach zu erweitern. Das ist ganz richtig. Ja? Eine Anmerkung zum Testament. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich das schon erwähnt, bevor ich kam. Frankreich hat ein Gesetz erlassen, dass es der Kirche verbietet, etwas zu erben, mit Erbunfähig gemacht zu werden. Deswegen radeln die Priester in Frankreich auch im Fahrrad. Nicht, weil sie so naturbewusst sind, sondern ein Auto ist für die nicht drin. Die haben ein Durchschnittseinkommen von 800 Mark, ein französischer Priester. Und die Kirche ist da also, bei uns haben sie das Zehnfache, 8.000. Kriegen Dienstwagen gestellt auch noch. Also das zeigt diesen Unterschied. Und es ist erstaunlich, dass die Kirchen ja wieder zum größten privaten Grundbesitzer in Deutschland geworden sind. Die sind säkularisiert worden. Napoleon hat ja damals die Säkularisation begonnen, nachher kriegten sie Entschädigung. Heute gibt es immer noch jedes Jahr etliche Millionen dafür, dass also seinerzeit eine Enteignung stattgefunden hat. Ich weiß nicht, wo es das sonst noch auf der Welt gibt. Normalerweise ist nach 30 Jahren alles vorbei und hier wird noch nach Hunderten von Jahren werden dann noch immer laufend Dinge bezahlt. Die Bischöfe werden also finanziert, das wissen auch die allerwenigsten, dass die aus Staatsgeldern finanziert werden, nicht aus Kirchengroschen, nicht aus Steuergeldern, Kirchensteuergeldern, sondern die werden vom Staat bezahlt. Und das Schlimmste ist, dass also irgendwelche Pfaffen, die also Theologie an den Universitäten lehren, dass die also, wenn sie ihre Lehrbefugnis verloren haben, weil sie jetzt etwas ketzerisch geworden sind und weil sie sagen, also das mit der Jungfrauengeburt, das sehe ich doch ein bisschen anders, und dann wird ihnen die Lehrbefugnis entzogen, dann müssen, wie gesagt, der Staat muss dann einen neuen Pfaffen bezahlen und dem Alten wird eine üppige Pension ebenfalls vom Staat gezahlt. Das heißt also, die Kirche hat es da in der Hand, letztlich hier in Unmaßen diesen ganzen Etat aufzublähen. Das ist also eine ganz schlimme Sache. Ja? Zu dem Stolz, der erwähnt wurde, nanntest du als Beispiel Werner von Braun. Ja. Hat sich natürlich dieses geleistet und das ist kein Zweifel. Bei mir ist die Frage jetzt offen. Also offen. Ich meine, der Oberst war der Vater des Gedankens und dem wir jetzt noch mehr achten, denn der hatte Stolz, nicht zu den anderen zu gehen. Ja. Ja. Damals kandidiert für eine nationale völkische Partei. Mhm. In Deutschland. Also, und das war für mich der Maßstab. Also Obert ist, wäre, es sind ja nun, ich habe ja nur ein paar Beispiele genannt, es wären, Zehntausende weitere, auf welchem Gebiet auch immer zu nennen. Ja? Also das ist gar keine Frage. Also es ist nur so, dass der Obert, der hatte also diese Vision ebenfalls. Die Sache ist natürlich, dass Braun sich gesagt hat, wenn ich das denn verwirklichen will, dann brauche ich die Amerikaner mit dem geschlagenen Deutschland. Da wäre das also, wenn wir den Krieg gewonnen hätten, dann hätten wir das verwirklicht. Aber weil wir den Krieg verloren haben, war es eben in Deutschland nicht möglich. Und er war eben einer, der dieses Ziel gesehen hat. Also man muss es so aus zwei Seiten sehen. Einerseits hat er sich in den Dienst des Siegers gestellt, andererseits hat er gesagt, ich will letztlich meine Vision verwirklichen. Das sind, da kann man dazu stehen, wie man will. Aber dass eine große Leistung war, das müssen wir halt anerkennen. Als Beispiel für Stolz ist mir der Ober ein Stückchen höher. Ja, sicher, sicher. Aber wir sollten uns dann ein Beispiel an den Juden nehmen. Nicht umsonst schießen sie also seit Ewigkeiten gegen Werner von Braun. Er ist also wirklich ein prächtiger nordischer Mensch. Also hat also auch eine richtige Gattenwahl getroffen. Das kann man auch sagen, seine Kinder. Ich habe da mal so ein Familienbild gesehen, wie aus einem Bilderbuch. Und die versuchen alles Mögliche, ihm Kriegsverbrechen anzuhängen. Das ist also so, weil V1 wurde ja von KZ-Lern gebaut, zwar nicht von Juden. Die hat man nicht rangelassen aus der Gefahr heraus, dass da also dass dort Sabotage gemacht werden müsste. Aber die Juden haben trotzdem behauptet, dass Juden umgekommen seien. Das ist ja erstaunlich. Und ich habe jemanden vertreten, der also den dritten Mann, also es war eine Dreiergruppe, der eine war für die Technik zuständig, der andere war für die gesamte Koordination. Und einen von den dreien der Führungsspitze, also einer der beiden obersten Mitarbeiter von Werner von Braun, der nach Deutschland zurückgekehrt war, gegen den wurden dann Vorwürfe, weil Werner von Braun tot war, wurden dann Vorwürfe erhoben. Er habe dort also auch zugeguckt bei irgendeiner Erhängung von irgendeinem Häftling, also nicht angeordnet, konnte man alles gar nicht machen, aber zugeguckt bei der Erhängung von irgendeinem Häftling, der Sabotageakte gemacht hätte und dann wurde das hier Riesengeschichte. Und dann gab es natürlich sofort ein Dutzend jüdische Zeugenaussagen, die dann natürlich gleich sagten, er habe da selbst also eigenhändig Juden umgebracht. Das Problem ist eben, dass es da keine Juden gab. Diese Zeugenaussagen gab es zwar aber nicht. Aber hier ist also, ich weiß nicht, 3 oder 4 Jahre lang ist gegen den Mann ermittelt worden. Er war inzwischen über 80. Ihm sind in den USA natürlich sämtliche, er ist Ehrenbürger gewesen, etliche Medaillen hat er gekriegt. Das ist alles aberkannt worden aufgrund dieser ganzen Kampagne, die da lief. Na, hier hat man festgestellt, alles erstunken und erlogen, aber das störte natürlich nicht. Man wollte ihm zwangsweise die amerikanische Staatsbürgerschaft entziehen. Da hat er dann drauf verzichtet. Also es war also eine riesen Kampagne da. Und das lief eben auch gegen Werner von Braun, weil in Amerika jeder weiß, dass das letztlich eine deutsche Leistung gewesen ist, oder viele jedenfalls, mit der Mondfahrt. Und da wollte man die hier nur in Misskredit bringen. Und ich sage mal, wenn die Juden die in Misskredit bringen wollen, dann sollten wir das selbst nicht auch tun, sondern dann sollten wir da also durchaus ein bisschen stolz sein. Ja? Werner von Braun war ja ein Schüler von Obert. Ja. Der ist ja in Swinemünde gewesen, nicht? Was ich sagen wollte, auch für uns, die wir uns von der Kirche und von den Pfaffen getrennt haben und von der Bibel, ist eine Kenntnis der Bibel ungemein wichtig. Ich zum Beispiel führe gerne an das Wort aus Lukas 19,27, wo Jesus seinen Jüngern befiehlt, dass sie die Gefangenen, die ja nun inzwischen wehrlos geworden sind, vor ihn bringen, weil sie sich nicht von ihm beherrschen lassen wollen, sollen sie sie erwürgen. Hm. Das ist nun der Friedensfürst, ja, wie Jesus ja auch sehr oft genannt wird. Hm. Und wir können es ja leider auch bei Luther sehen, sein eigentlich sehr schönes Lied, ein feste Burg, mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind nur weit verloren und so weiter, das trotzt von derartigen Demutzeugnissen. Hm. Und ebenso seine Streitschrift gegen Erasmus Rotterdam, die Servo Arbitrio über den geknechteten Willen, das Erasmus hatte ja vorher die Libero Arbitrio geschrieben, über den freien Willen, da schrieb Luther, nachzulesen bei Sigurd Hunke, Europas andere Religion, da führt sie an, dass Luther in diesem Brief gegen Erasmus in dieser Streitschrift sagt, ich will gar keinen freien Willen haben, denn um mich herum sind so viele Teufel in der Welt, dass ich mich derer nicht erwehren kann, Deshalb überlasse ich mich lieber der göttlichen Gnade. Also, das ist für mich völlig unerträglich. Ja. Ich weiß, dass Luther für unser deutsches Volk sehr viel getan hat, indem er uns die deutsche Hochsprache geschaffen hat. Aber er hat sich nie aus der Überzeugung seines Ordens befreien können. Mhm. Er war ja Augustinerorden, gehörte dem Augustinerorden an. Mhm. Von Augustin hat er sich nie befreien können. Ja. Ja, wir wollen wissen, dass wir uns bei unserem Punkt bleiben. Werner von Braun war ja nur ein Beispiel. Und das Testament war auch nur ein Beispiel. Wir sind mittlerweile bei Martin Luther gelandet. Das ist unsere Schriftsprache. Wir freuen uns in unserer Hochsprache. Aber eigentlich ging es um die Selbstachtung, Begründung von Stolz, von unserem. Und damit habe ich eigentlich alles gesagt. Beschränkt euch auf das. Was es hier geht, sind auch die Beispiele. Die kann man erweitern. Heike? Bevor ich auf die Selbstachtung komme, da komme ich drauf zurück. Nur weil das Thema Kirche hier angestellt wurde und das Thema viele wissen das nicht, möchte ich ein Beispiel aus der Praxis geben. Die Kirche, oder wenn ein Landwirt pleite geht, wenn er also so viel Schulden hat, dass er nicht mehr zurechtkommt, dann bietet sich die Kirche auf jeden Fall an. Die Kirche sagt dann, vom Ablauf her, wir nehmen dein Land und darf es, damit es nicht zur Blamage kommt, darf es zurückpachten von uns und darf ein Haus nehmen und weiterwirtschaften. Und ich muss dazu sagen, ich komme aus dem Landwirt und das Landwirt oder unser Landwirt hat daraufhin eine Diskussion mit den Grundeigentümervertretern der Landeskirche Hannover geführt. Deswegen, weil es da auch dann böses Blut gab, denn die Nachbarlandwirte oder die Nachbarn oder die anderen konkurrierenden Landwirte möchten natürlich dieses Land auch gerne kaufen. Und die Kirche tritt sozusagen irgendwo da zwischen. Daraufhin eben entstand diese Diskussion und die Kirche hat dann folgenden Standpunkt vertreten. Sie hat gesagt, klar, wir haben ja Land in Stadtnähe, Bauland, wo wir sehr viel Geld bekriegen, was wir im Allgemeininteresse dann auch hergeben, bekommen aber sehr viel Geld dafür, dass aufgrund unserer Strukturen wieder angelegt werden sollte. Und deswegen treten wir hier als sozialer Partner auf. Ich habe daraufhin gedacht, nee, ich sollte dann dafür, wenn Sie es eben anlegen müssen, können Sie auch Geld nehmen. Das ist ja auch sehr beständig und braucht nicht unbedingt dort in Konkurrenz treten. Und das nur zur Ergänzung, der eine oder andere weiß das nicht, was so auseinander spielt. Unser Ausgangsthema war natürlich Selbstwert, dazu gehört die Selbstachtung. Das ist auch ein Stück inneres Bewusstsein. Ich wollte wieder zur Ergänzung noch einen im Buch von Ingrid Nack, Germanien, schreibt er über die alten germanischen Tugenden. Dazu gehört eben als wunderbare Ergänzung die Selbstzucht üben. Eine alte germanische Tugend ist die Selbstzucht üben, also sich selbst disziplinieren, nicht unterordnen, sondern selbst disziplinieren. Ich weiß, dass im Begriff sich selbst ordnen und auch selbst aufbauen natürlich. Werner? Ich habe Schwierigkeiten mit dem Verständnis. Wenn es heißt, Stolz auf eine Leistung von Menschen unserer Art, mit unserer Art, selbstverständlich, aber Beispiel, mein Lehrer in Zoologie war der große, mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Herr Höppner von Frisch, der die Binnensprache entdeckt hat und ja, Entscheidendes in der Zoologie gemacht hat. Den habe ich verehrt als Student bis vor kurzem und ich verehre ihn auch weiter, muss ich offen gestehen. Jetzt kaufe ich mir das Lexikon, das jetzt beim Frei erschienen ist, wer ist wer im Judentum, und beim Durchblättern zufällig sehe ich, da steht der Karl von Frisch drin. Ich wusste es nicht, ich wusste es wirklich nicht. Sein Sohn hat mit mir, der Ottmar von Frisch, Zoologie studiert, wir waren bekannt und befreundet. Er hat dann, ist Direktor geworden im Senckenbergischen Museum und Professor geworden hat aber natürlich nie die Höhe seines Vaters erreichen können. Und ich war also nicht im Geringsten, hatte ich Ahnung. Wie soll man das jetzt werden? Sind das Menschen unserer Art als Halbjude? Also zumindest ein Vierteljude, wenn nicht Halbjude. Das habe ich nicht so genau in Erinnerung. Also der ist nach meiner Auffassung kein Mensch unserer Art. Aber das bedeutet ja nicht, dass man nicht anerkennen kann, was er getan hat. Das heißt also, es ist ja so, es gibt im Judentum auch bedeutsame Menschen, die man achten kann wegen ihrer Leistung und. Es ist ja nicht so, dass wir das so machen wie Juden oder Zigeuner, indem wir sagen, also nur wir sind diejenigen, die was zählen. Alle anderen sind letztlich Vieh und sind Gatges oder Geus. Ist ja erstaunlich, auch fast wohl derselbe Wortstamm bei den beiden Ausdrücken. Also das sehen wir ja nicht so. Wir hatten die Diskussion schon mal bei der Frage der Ehre und der Achtung des anderen. Da ist es ja also auch so, ich kann also den anderen durchaus achten. Das ist mir ja nicht, wenn man nur, wie gesagt, er ist letztlich, ja gut, man kann sagen, aber das ist dann immer sehr schwierig zu sagen, ja, es ist halb unserer Art oder so. Also das kann man eigentlich nicht. Ich sage jetzt mal, wer nicht ganz dazu gehört, gehört gar nicht dazu. Und da würde ich eben sagen, wenn er tatsächlich Halbjude ist, na gut, dann mögen die Juden stolz drauf sein und für sich reklamieren. Also ich würde ihn für uns dann jedenfalls nicht mehr reklamieren wollen. Also das sage ich jetzt mal. Und seine Leistung erkenne ich nach wie vor an, wobei ich der Meinung bin, dass Konrad Lorenz, der nun mit Sicherheit ein Mensch unserer Art ist, also um einige Rangstufen höher steht als Frisch. Also, da muss man die Wissenschaftler hören. Ich verehre den Konrad Lorenz ebenfalls, mit dem ich sogar bekannt war, und er hat mich auch sehr geschätzt. Also den kenne ich mindestens genauso gut mit dem wie den Karl von Frisch. Und für den Wissenschaftler ist das, was Frisch gemacht hat und was Lorenz gemacht hat, ja mehr oder weniger einander angemessen und gleichartig. Also da abzuwägen, wer da mehr getan hat und mehr Grips und mehr Intelligenz und Genie hineingebracht hat, ist der Traum. Ich glaube, das kann man nicht auf der Waagschale abmessen. Na gut. Gut. Barbara? Ja, es ist ja auch so, wenn man verdrissen für die gesetzte Idee hat, dass wir stolz sein wollen, dann heißt das natürlich nie, über Hilflichkeit zu sagen, Menschen. Walter? Walter, du bist dran. Zu einer lebensfördernden Selbstachtung gehört vor allem die Selbsterziehung, dass ich nicht einfach stolz bin auf das Geerbte an Können, sondern dass ich gesetzt gar nicht die Verpflichtung empfinde, meine Fähigkeiten zu entwickeln und für andere nützlich zu werden. Karl? Ja, ich wollte nur ganz die Diskussion. Position ist hier auch schon ein bisschen ausgerufen. Ihr kriegt doch hier von da. Ich muss ja nicht stolz sein auf die Leistung eines Juden. Sondern ich kann es anerkennen und alles. Aber hier geht es ja um Stolz. Kann ich nur auf die eigene Art sein. Das kann ich klar aus. Richtig. Ja. Ja. Ich komme, wie ich schon gestern gesagt habe, aus der Bildung DDR. Und ich muss sagen, dieser Kapitalismus des deutschen Reiches hat in der DDR so furchtbar gewirkt, dass er das Selbstwertgefühl, den Stolz der Menschen sehr, sehr runtergebracht hat. Und wenn ich heute Leute sehe oder höre, die 50 Jahre arbeitslos ist, der ein guter Mann war, der also auch sein Wertgefühl hatte, der verliert ein wenig sein Wertgefühl. Es ist also der Kapitalismus andererseits, die Kirche andererseits, die hier ein ganzes Volk, was gute Leistung gebracht hat, ja nicht nur nichts gemacht, ein ganzes Volk, ein Teilvolk, moralisch niedermacht mit diesen allgemeinen Dingen. Ja. Das ist jetzt natürlich der Stolz, die Bindung wird. Es gibt also Leute bei uns, die also Hälftearbeit machen. Das waren gute Leute, das waren nicht irgendwelche Nurparteileute. Es gibt welche Aktivisten, die waren ganze Arbeit, die ausgezeichnet haben. Die haben ein Selbstwertgefühl bekommen. Die waren stolz für ihre Leistung. Die war auch einer von denen. Ich habe gute Arbeit gemacht. Jetzt wird die Arbeit in Luna demontiert, die ich gemacht habe. Die ist schlecht gewesen, weil die Konkurrenz jetzt die Arbeit gebraucht. Ich will damit nur sagen, ein ganzes Volk oder ein Teilvolk wurde hier durch diese Einigkeit, die Brüder DDR, zu minderwertigen, nicht stolz, weniger stolz Menschen. Und das muss auch hier, ich bin im Alter wenig hier aus diesen Gebieten, ich habe mein Stolz nur behalten, auch jetzt, auch den westlichen Leuten gegenüber, die manchmal komisch absehen. Auch das ist ein wesentlicher Punkt, und Grund, dass die Menschen drüben etwas zurückgehen. Ja, also. Diese Ergänzung ist ganz wichtig, dass eben natürlich nicht nur durch die Kirchen der Stolz gebrochen wird, sondern also auch durch andere Mächte. Durch unsere Politiker in Bonn, die ewig ihre Rutschpartien da machen, auf den Knien in der Welt herum. Durch die Kapitalisten, hast du sehr richtig gesagt, die also dann nur einfach zählen, der Produktionsausstoß so und so viel Tonnen meinetwegen von irgendeiner Sorte so und so viel Werkzeuge sind produziert worden und. Ich weiß also, im Erzgebirge gibt es also eine Kunstlederfabrik, die hatten die modernsten Verfahren, modernste Patente. Das hat also ein Münchner Jude aufgekauft, der hat also von der Treuhand hat er das gekriegt, hat sich verpflichtet natürlich, die Arbeitsplätze waren 1800 Arbeitsplätze da arbeitet heute kein Mensch mehr, ihm ging es nur darum, die Patente zu kriegen, die da drauf waren, auf diese Sache, und er produziert jetzt da in München seinen Kram weiter. Da wird also viel kaputt gemacht, und das führt natürlich zu einer großen. Man, natürlich nicht nur Juden haben solche Geschichten gemacht, das ist ganz klar. Also da hat jeder hat hier also im Westen, der also irgendwo was seinen eigenen Profit sehen konnte, die Kaligruben drüben sind, das Kali ist viel besser als im Westen, ja, sind aufgekauft worden und dann dicht gemacht worden. Also ich weiß das von Leuten, die Kali gefahren haben, die sagen, die Qualität ist viel besser da. Ja, es wäre also viel sinnvoller gewesen, das zu fördern, aber die hatten nicht ausgelastete Kali-Werke hier, da haben sie es gekauft und haben sie es dicht gemacht, damit die Konkurrenz weg war. Also das weiß ich alles, nur viele bei uns wissen es nicht. Ich meine, in unserer Gemeinschaft gibt es natürlich diesen Dünkel nicht gegenüber Mitteldeutschen, das ist gar keine Frage. Aber im Volk gibt es den zuweilen, diese Überheblichkeit, und wir haben halt mehr Autos produziert oder was auch immer oder einen höheren Lebensstandard gehabt. Und wo wir das in unserem Volke sehen, da ist es natürlich ganz wichtig, dass wir da dagegen angehen. Und dann also auch mal die positiven Dinge, die da gemacht worden sind. Beispielsweise Volkserhaltung, da war die Drei-Kind-Familie, ist propagiert worden. Es gab kein Rauschgift, es gab, die Ausländer wurden nicht integriert, die wurden nach 3 Jahren zurückgeschickt und. Es gab etliche Dinge auch im volkserhaltenden Sinne, die da gemacht worden sind. In Mitteldeutschland, die vielleicht nach meiner Auffassung viel wichtiger sind, als ob nun jeder einen PKW besitzt oder nicht. Also man muss die DDR durchaus mit 2 Augen betrachten, und diese pauschale Abwertung, die wir dort also oftmals bei uns sehen, die ist also sicherlich total verkehrt. Selbst wenn diese Leute da, diese komischen Krawalltypen, die da waren, also ganz anderes denken, was wir also hier für Auffassungen haben oder Nicht-Auffassungen haben. Also manchen Dingen beurteilen wir die DDR sicherlich sehr viel positiver insgesamt gesehen als irgendwelche CDU- oder SPD-Leute in Bonn. Das ist die Ironie der Geschichte, aber wir lassen uns auch durch unseren Gegner nicht vorschreiben, unser Denken letztlich aufzugeben und nicht das für gut zu halten und auch gut zu nennen, was gut war, egal aus welcher Ecke es kam und egal wie das Regime war. Die Verbrechen dieses Regimes mit Bautzen und Zuchthäusern und Knebelung der Meinungsfreiheit, die sehen wir ganz genauso wie Dinge, die dort also auch gut gewesen sind. Wir sehen es eben etwas differenzierter und nicht mit diesem primitiven Schwarz-Weiß-Denken wie unsere Feinde. Ja, Helga? Ja, naja, wenn ich, als ich die Uniformen da gesehen habe, also das waren die Uniformen vor 45, nicht? Der Stahlhelm war der Stahlhelm Typ 45 der Wehrmacht, der wäre also bei uns eingeführt worden, wenn der Krieg noch ein bisschen länger gedauert hätte, weil Beschussfestigkeit und so weiter war optimal. Und wenn ich die Uniformen sah, diese vier Taschenröcke und dann diese Britscheshosen oder was, wenn heute einer bei uns schon mit Britsches rumläuft, gilt er sofort als Neonazi. Also das ist also schon ganz klar, nicht? Also die ganze, alles, was man da so gesehen hat, das war also, da roch nach Narzissmus, also gut. Ruhe bitte. Zum Beispiel, was ja ein bisschen im Gegensatz ist zu einem Bewusstsein, ist, dass das kleine Kind schon einen beachteten Stolz oder ein Selbstwertgefühl hat, das eigentlich im Gegensatz steht zu seiner Körpergröße. Und ja, also ich wollte damit sagen, dass der Stolz eigentlich etwas ist, was den Menschen auch sehr tief innewohnt und wodurch er eigentlich in der Würde hat, ohne dass er vielleicht jetzt das unbedingt auch begründen kann. Und dass der Stolz etwas ist, was für die Männerwelt eher also noch von größerer Bedeutung ist und deswegen durch die Männerwelt durch den Zeitgeist mehr geschädigt wird. Das kann ich nicht beurteilen, ob die Frauen da weniger oder stärker gemacht werden. Wichtig ist natürlich, dass die Frau eher im Hausbereich ihre Aufgabe sieht und vielleicht, weil sie sich für Politik gar nicht so sehr interessiert, im Regelfall jedenfalls, durch diese ganzen politischen Erörterungen auch gar nicht eher beeinträchtigt wird. Das ist mit Sicherheit richtig. Aber ich will da auffassen, was Sie gesagt haben. Das ist ein ganz wichtiger Gesichtspunkt für die Kindererziehung, dass der Stolz des eigenen Kindes nicht gebrochen wird. Meine sehr christliche Schwiegermutter, die also jede Woche in den Bibelkreis rennt und sonntags in die Kirche und, deren Spruch ist, Kinder mit einem eigenen Willen kriegen was auf die Brillen. So, nach diesem Prinzip hat sie ihre Tochter erzogen und die hat also bis heute da erhebliche Probleme in diesem Bereich. Ich meine, ich habe also diese schwiegermütterlichen Ratschläge nicht befolgt, muss ich sagen. Das halte ich also für geradezu abstrus oder abwegig. Ja, man muss die Kinder ermuntern, einen eigenen Willen zu haben und darf den eigenen Willen nicht brechen wollen der Kinder. Aber das ist eben, da wird schon bei den Kindern angelegt, nachher der Demütige, der dann also immer so in die Kirche geht. Ja, das ist das Prinzip der christlichen Kindererziehung, den eigenen Willen zu brechen, damit er nachher den Pfaffen hörig ist. Und wir können dann ergänzen, wer den Pfaffen hörig ist, der ist natürlich jeder anderen Obrigkeit auch hörig. Das heißt also, ob es nun die Medien sind, ob es Fernsehen, Presse ist oder so etwas, oder ob es die Politiker in Bonn sind, die können noch sonst so viel Dreck erzählen. Wenn die Leute entsprechend vorgebrochen sind, wenn sie ihr gebrochenes Rückgrat eben schon als Kinder bekommen haben, dann ist es so, dass sie dann willfährig sind und manipulierbar sind und ausbeutbar sind. Also alles das, was wir nicht wollen. Horst? Ich wollte sagen, hier wird ja auch die Kindererziehung angesprochen. Wir müssen aber trotzdem vorsichtig sein, dass wir nicht in anti-autoritäre Lager bleiben. Und sagen, wir dürfen den Stolz nicht brechen. Also es ist schon wichtig, dass die Kinder ganz genau ihre Stärken kennen. Und dass man dort auch wirklich die gleiche Wege auf den Hof das vermittelt. Und zwar in abgestufter Dosierung und so weiter. Entscheidend ist, meine ich, dass man die Kinder nicht ungerechtfertigt strafen muss. Ganz verlieren Sie einmal Ihren eigenen Wert. germanischer Gesellschaft, dass also Kinder durchaus also auch geschlagen werden dürfen, wobei man sie nicht eben durchprügeln sollte. Also dieses, die sollen, das ist einfach eine Form der Missachtung. Die Kinder sehen das auch. Es reicht der Schlag als solcher, der braucht gar nicht doll weh zu tun. Das ist gar nicht das Entscheidende. Sondern, und es muss eben reserviert werden auf nur wirklich ganz schwerwiegende Dinge auch. Dann hat es auch keine Wirkung mehr, weil es dann also nicht mehr so diese Geschichten hat. Aber man muss also enorm vorsichtig sein. Also ich sage jetzt mal, Geschichte also aus meiner Erziehung, ich habe also wirklich ganz furchtbar selten geschlagen. Aber einmal schon, als der Kleinste dann also in die Hose gemacht hat und zwar also groß reingemacht hat, und dann machte er noch Zirkus da, also von wegen, als ich jetzt sagte, mit sauber machen wollte er jetzt nicht, war ihm natürlich auch irgendwo peinlich. Aber dann fing er an, also mich noch zu schlagen, so das war mit zwei oder sowas, ne? So, dann hat er von mir so einen Leichen vom Po gekriegt. Mit der Ermahnung eben, wie gesagt, er soll gefälligst in die Windel machen, und wenn er die Windel nicht anhat, dann soll er es lassen. Das, die Folge ist aber gewesen, dass er enorm lange nicht also auf dem Klo sein großes Geschäft gemacht hat. Er hat nie wieder in die Hose gemacht. Der hat aber immer nur schiedern können, wenn er eine Windel um hatte. Also ich sag mal, man muss wirklich enorm vorsichtig, inzwischen kann er das. Aber das ist, aber den hat das so beeindruckt, das wollte ich damit nur sagen, weil ich ihm ganz selten nur gemacht habe. Also es ist also nur deswegen, weil sie nicht mal unten gucken. Wir haben hier die Sirene für den ganzen Landkreis. Also wenn irgendwo was brennt, dann geht hier die Sirene los. Was denn? Nee, nee. Deswegen geht das nicht. Ja, aber um 12 ist der normalerweise, ne? Normal um dem 12. Naja, gut. Also wir schicken jedenfalls oben runter. Aber der geht dann normalerweise so mit. Das sollte man sowieso nicht machen. Aber das sind alles Dinge, die wir eben uns durchaus überlegen wollen. Aber dass die Germanen das gemacht haben, das sieht man daran, dass bei der Firmung die katholische Kirche, der Bischof da so einen leichten Schlag gibt, da kriegen die letzte Ohrfeige nämlich ihres Lebens. Also, oder haben sie bei den Germanen gekriegt, wenn sie volljährig waren, und das war mit 12. Dann kriegten sie ihre Waffe verliehen, die Männer, und dann wurden sie also nicht mehr oder durften sie nicht mehr geschlagen werden. Ein Waffenträger darf man nicht schlagen, der verteidigt sich dann auch mit der Waffe. Das heißt also, und als Beispiel, als Symbol, haben sie da dann also nochmal einen leichten Backenstreich, man nennt das Backenstreich, bekommen. Und aber bis 12, wie gesagt, da durfte das eingesetzt werden. Das ist ganz klar. Und hinterher musste man das eben versuchen, anders zu klären. Dann hat man sich gegenseitig angebrüllt oder wie auch immer. Nee. Aber ich wollte deine Schwiegermutter nochmal präsentieren. Also wenn das Kind den Willen hat, das Falsche, etwas Widerwärtiges zu tun, dann muss es sowas auf die Brille legen. Und zwar rechtzeitig. Ja. Und wie gesagt, der Bein so sehr abgeflogen. Denn Kinder kann auch zu viel lernen. Ja, das ist sicherlich. Nein, aber das es gilt ja generell. Nein, ja, das ist richtig. Aber hier, so wie der Spruch ist, Kinder mit dem eigenen Willen. So, nicht Kinder, die ab und an mal einen falschen eigenen Willen haben. Ja, dann würde ich das also durchaus für richtig erachten, dieser Spruch. Sondern da steht generell, wenn die einen eigenen Willen haben, dann müssen sie was draufkriegen. Mit anderen Worten, es zählt nur mein eigener Wille und es zählt nicht das, was die eigentlich wollen. Und das ist mit Sicherheit falsch. Dass gelegentlich also mal, wenn sie in die falsche Richtung laufen, ihnen auch ganz klar und deutlich gemacht werden muss, dass das falsch ist, dass der Meinung bin ich auch. Das ist richtig. Also da soll man nicht sagen, also es geht alles nur mit Diskussion. Nicht? Also vier Jahren kann man nicht diskutieren. Ja, Helga. Wir sollten uns doch mehr auf die Kraft, die innere Kraft der Mutter verlassen. Also ich finde, wenn eine Mutter den Instinkt und ihr Kind richtig behandelt und leitet und so weiter, dann braucht es auch nicht mehr so viel gestraft zu werden. Dann braucht der Vater nicht als Beobachter abends nach Hause zu kommen und nochmal das Kind in die Uhr zu knüpfen, sondern dann läuft das eigentlich auch so. Und wir haben davon vielleicht so viel oder so weit uns entfernt. Dadurch, dass wir uns von außen immer beeinflussen lassen und damit verunsichern. Wir sollten vielmehr auf das Innere, das Rechte in uns vertrauen. Also ich glaube, im Augenblick ist nicht so die Gefahr, dass der Vater so als schwarzer Mann in der Kindererziehung der Mütter dient, also abends kommt der Vati und der verprügelt dich, sondern wir haben ja das gegenteilige Problem, und ich meine, insofern muss ich Horst wieder recht geben, wir haben ja die durch die antiautoritäre Erziehung geschädigten Kinder, die also nie einen einzigen Schlag bekommen haben, die sich zu Tyrannen aufwerfen, die ihre gesamten Mitschüler, weil sie sich nie haben einordnen können, weil sie immer nur tatsächlich ihren eigenen Willen, ganz egal, wenn sie die Wand beschmieren wollten, haben sie die Wand beschmiert. Wenn sie Buch zerreißen wollten, haben sie Buch zerrissen. So, das heißt also, sie konnten letztlich machen, was sie wollten, egal ob das war. Es war eben antiautoritär, es wäre falsch gewesen, ihnen Grenzen zu setzen, die dadurch keine Grenzen haben, keine Grenzen kennen, sie also auch bei der Verletzung und anderer Personen, anderer Mitschüler oder auch bei der Beschädigung anderes Eigentums nicht kennen und die dadurch natürlich asozial sind, und zwar asozial und antisozial im allerstärksten Sinne. Und das ist letztlich, meine ich, im Augenblick die Probleme, nicht diejenigen, die jetzt also zu streng strafen, sondern wir haben das Problem eher, meine ich, dass das Pendel zu weit in die andere Richtung ausgeschlagen ist, dass man eben sagt, also jeder Schlag ist verwerflich, man darf ein Kind nicht schlagen. Und das, meine ich, ist genauso falsch wie die früher gern geübte Methode, die Kinder morgens antreten zu lassen, erst einmal durchzuhauen für all die Sünden, die sie den Tag über begehen, damit man sie daran erinnert werden, dass sie also nochmal wieder was kriegen. Also das ist, ich sage mal, das sind die beiden Extreme. Ja? Und dazwischen sollte man sich bewegen. Und da können also noch so dicke Bücher nicht helfen. Also meist ist es so... Leihausen hat das mal gesagt, es heißt immer so schön, man soll im Zorn nicht strafen. Sagt er, das ist völlig verkehrt, wir kriegen ja gerade den Zorn, um zu strafen. Nicht? Denn es ist ja so, das Kind muss uns so in Rage gebracht haben, normalerweise diese armen, kleinen, schutzbedürftigen Wesen, denen gegenüber man nur Liebe empfindet. Man kriegt ja den Zorn, um sie dann also auch strafen zu können, weil man das sonst gar nicht könnte. Und da ist es so, da muss ich schon einiges an Zorn normalerweise, jedenfalls bei einem normalen Menschen, aufstauen, bis er das dann tut und kann. Nur dann muss man eben genau wissen, dass man sich dann in der Gewalt hat und nur nicht durchprügelt. Und das ist mit Sicherheit das Verkehrteste, was es gibt. Ja? Das, was man so als Instinkt bezeichnet, ist ja jedem Lebewesen von Natur gegeben. Und wenn wir die Natur beobachten, dann können wir immer feststellen, dass die Tiere beispielsweise im Hinblick auf Instinkt, den zivilisierten Menschen, noch überlegen sind, wenn sie ihre Kinder so erziehen. Ein Katzenkopf ist zum Beispiel. Wenn ein Tier sich daneben nimmt, ein kleines Tier, dann sorgen die Eltern dafür, dass es wieder in die Reihe kommt. Durch den Katzenkopf bei der Wiesekatze. Und bei den Vögeln kann man das auch beobachten. Wenn man ein bisschen hinterguckt, das wird sie dazu. Und das ist uns das beste Beispiel eigentlich. Die ganzen Bücher, die ich auch dem zustimmen, da wird so viel Unsinn geschrieben. Da guckt keiner mehr durch. Ja, und dadurch, wenn die Eltern nur von... Die Mutter das fühlt und auch gesagt hat, dann eben, die hat schon Instinkt dafür. Ja. Weiter. Ich bin dran. Ja. Ich wollte doch mal deutlich machen, in welchem Maße wir alle lernen, sachliche Gründe für unser Verhalten ernst zu nehmen. In welchem Maße, sagen wir mal, wir Gesundheitsberater bei der Vermeidung von irgendwelchen Schäden doch allmählich gehört werden. Früher hieß die Erziehungsregel einfach, das tut man nicht. Da gab es so allgemeine Verhaltensregeln und daran hat die von oben gesetzt, Ordnung sollte erzwungen werden. Wir können bei ganz kleinen Kindern schon mit sachlichen Gründen eine Selbsterziehung einleiten. Wenn ich mir vorstelle, als ich mit meinen Kindern an der Nordsee im Sommer war, da spielte sich doch ein, dass die zweijährigen Kinder, sagen wir mal, zum Schutz gegen die Sonne irgendwie so einen Sonnenschutz hatten. kleine Kappe oder so. Dass sie aber sonst nackt rumliefen, damit sie nicht durch die nasse Badekleidung gefährdet waren. Solche sachlichen Gesichtspunkte sieht einem 2- bis 4-jährigen Kind doch schon klar zu machen. Ja, richtig. Das ist natürlich ganz wichtig, dass man versucht, also wirklich ihnen den Grund darzulegen, und dann sind sie auch viel schneller bereit, etwas anzunehmen, als wenn man einfach nur sagt, du hast das so zu machen. Wenn sie es einsehen, und sie sehen eben auch im frühen Alter schon sehr viel ein, dann ist das sehr viel besser. Gut. Ja? Richtig, richtig. Ja. So, Wortmeldungen, wie ich das sehe, zu diesem Punkt abgeschlossen. Kommen wir zur fünften Küre. Das Sittengesetz in uns gebietet frohe Annahme der ehrlichen Anerkennung durch andere, doch auch mehr Sein als Schein. Ehrliche Anerkennung durch andere, das ist also der Punkt, da ist es also auch so, das ist diese, wir sprechen auch von der falschen Bescheidenheit. Bescheidenheit ist also eine christliche Tugend. Bescheidenheit haben wir hier nicht drin. Es war bei den früheren Tafeln der Werte, die wir hatten, die Dr. Kusserer aufgestellt hat, war Bescheidenheit als Wert drin. Bescheidenheit ist ein typisch christlicher Wert, der also aus dem vorhergenannten sich ergibt. Wenn ich etwas kann und wenn ich etwas leiste, und irgendjemand anders sagt, Mensch, das war doch gut, dann ist es idiotisch, selbst wenn ich innerlich der Meinung bin, ja, ich habe es eigentlich ganz gut gemacht, sich dann hinzustellen, ach, das war doch überhaupt nichts, das war doch überhaupt nicht der Rede wert und. Aber das erwartet man letztlich vom Christen, weil die Ehre liegt nur bei Gott, das ist ganz klar. Gott gebührt der Ruhm und er selbst ist vielleicht Werkzeug Gottes und deswegen kommt ihm eine Anerkennung überhaupt nicht zu. Deswegen meine ich, dass wir das also so sehr viel besser umschrieben haben, was wir eigentlich wollen. Nämlich, wir erkennen, ehrliche Anerkennung natürlich, diese falsche Schmeichlertum wollen wir auch nicht, dass da also irgendwas gesagt wurde. Ich nachher, erstmal kleine Einführung. Falsche Schmeichlertum wollen wir natürlich auch nicht, das ist klar, es geht hier um ehrliche Anerkennung einer Leistung. Aber wenn wir jetzt das nach entsprechendem Vorhergesagten Stolz bejahen, Selbstachtung haben und, dann können wir uns darüber auch freuen und dann sollen wir uns darüber auch freuen und dann sollen wir nicht so tun, als ob das alles gar nichts gewesen sei. Das ist das eine. Das zweite ist aber, was unbedingt dazugehört, mehr sein als scheinen. Das stammt ja vom Schliefen. Schliefen war derjenige, der Generalstabsoffizier, der den Plan für den Ersten Weltkrieg ausgearbeitet hat und. Das war nun nicht so ein toller Plan, aber das ändert nichts daran, dass sein Satz mehr sein als scheinen eigentlich preußisches Prinzip immer gewesen ist. Man hat vom Preußen und vom preußischen Beamten erwartet, dass er mehr geleistet hat als das, was eigentlich bei ihm zu sehen war. Und das ist genau so eine Geschichte. Das heißt also, wenn jemand jetzt uns mehr zutraut, als wir eigentlich oder uns mehr zuweist an Anerkennung, als wir eigentlich nach unserer eigenen Auffassung verdient haben, dann sollten wir das also durchaus auch richtig stellen. Und das bedeutet, ich sage jetzt mal einfach so eine wissenschaftliche Arbeit, die von mehreren gemeinsam gemacht wurde, und da bekommt der eine nun also so die großen Lorbeeren oder sowas, dann sollte der durchaus das zurückweisen, sollte sagen, der, die haben dran mitgearbeitet und der hat da wesentliche Dinge gemacht und da. Das heißt also, bitte? Ja. Die bringen es nicht, das ist also völlig klar. Wir beschreiben hier aber das, was nach unserer Auffassung eben einerseits in uns drinsteckt, aber eben auch, was so es also nicht von vornherein gegeben ist, was man anstreben sollte. 20% sind ja durch die Umwelt formbar bei der Persönlichkeit und um diese 20% geht es da dann natürlich auch, dass wir sagen, wir wollen diese beiden Seiten sehen, dieses mehr Sein als Scheinen auch und also ich korrigiere das immer, wenn mich jemand mit Herr Doktor anredet oder sowas, weil ich habe den Doktor nicht gemacht. So, basta. Und dann ist das zu korrigieren und dann will ich das nicht im Raum stehen lassen. Das ist nur mal so ein Beispiel, dass man hier, sagen wir mal, diese beiden Seiten sehen sollte. Sie gehören beide zusammen in eine Küre und sind letztlich Ausfluss aus dem, was wir vorher haben. Aber den Begriff Bescheidenheit, wie gesagt, der hat mir irgendwie nie gefallen, weil also das ist, und da kann man so viel mit richtiger und falscher Bescheidenheit reden, wie es ist. Also ich habe dem Begriff Bescheidenheit also nie sehr viel abgewinnen können. So, jetzt kommt mal Helga als Erste dran, die hatte sich zuerst gemeldet. Ich habe schon gesagt, ich wusste nicht, von wem er war, aber mehr sein anscheinend, das wollte ich gerade sagen. Und da hat sie es doch schon gesagt. Ja, ja, sicherlich, das ist klar. Ja. Also ich glaube, dass das Wort Bescheidenheit genauso wie das Wort Vergnügen beide eine Umwertung erfahren haben. Wenn ich jetzt mal vom Wortsinn her nehme, heißt Bescheidenheit, sich bescheiden. Ja, genauso wie Hochmut. Das ist richtig. Also Bescheidenheit, sich auf das zu beschränken, was man also hat, und daraus dann trotzdem nicht also jetzt gnatterig zu werden, das ist sicherlich ein Wert. Das haben wir heute mit dem Begriff genügsam. Und Bescheidung, das ist eben, also vom ursprünglichen Wortsinn her ist es also durchaus etwas Positives, aber das hat inzwischen einen so christlichen Beigeschmack bekommen, genauso wie Hochmut, dass wir den Hochmut eben auch nicht, wir können nicht sagen, wir fordern Hochmut, ja, also hier drin, dann würden die, also alle Gegner würden dann sofort sagen, guck mal hier, das sind doch die Idioten oder so. Wir können also so christlich besetzte Begriffe, weil das andere sehen die ja nicht, wenn wir da eine lange Erläuterung machen, Hochmut im Sinne, wie das also die Minnesänger verstanden haben oder so, das weiß ja keiner. Das heißt nur, aha, die sind hochmütig und dann haben wir schon mal einen Stempel weg. Und genauso ist eben das Wort Bescheidenheit heute leider, kann man sagen, christlich total besetzt und kann deswegen von uns nicht mehr verwendet werden. Ich finde, die frohe Annahme ist in dem Satz eigentlich überflüssig. Es klingt viel schlichter und überzeugender, wenn da steht, da sind die Grundsätze in uns gebietet, ehrliche Anerkennung durch andere. Und zwar nicht nur sprachlich, sondern das mit dem etwas gebieten, was mit Freude oder Ablehnung zu tun hat, finde ich, ist ein Widerspruch in sich selbst. Man kann nicht Liebe gebieten und man kann nicht Freude gebieten und Trauer gebieten. Hat man oder man hat sie nicht. Er wächst in uns. Und deswegen finde ich das einfach überflüssig. Das Ziel ist doch der, dass man eindeutig anerkennt, was ein anderer geleistet hat. Mehr sein als scheinen. Punkt. Herr Werner. Ein Gebiet, eine Vorschrift ist zu viel, aber das ist ein. Werner, du brauchst gar nicht weiter zu reden. Nur, ich sage dazu nur, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Ich bin völlig deiner Meinung. Nur, du hast damals Abänderungsvorschläge zum Sittengesetz gemacht und da ist das froh reingekommen, weil ich gesagt habe, naja gut, ich bin zwar derselben Meinung wie du jetzt. Ja, bin derselben Meinung wie du, aber ich habe einen Haufen von deinen Sachen ja nicht übernommen und da habe ich gesagt, na, bei diesem Punkt, das ist nicht weiter tragisch, das übernehmen wir mal, das froh. Ja, also ich gebe es dir, und ehrliche Anerkennung ist an sich auch falsch, weil entweder Anerkennung ist immer nur, es gibt keine unehrliche Anerkennung. So, ehrlich und froh ist durch dich ins Sittengesetz gekommen, das muss ich nun mal so leider so sagen. Also ja, gut. Aber ich sag's nur, das ist eben halt das Problem. Ich habe ja den Grundentwurf gemacht und dann kamen allerlei Abänderungsvorschläge. Und dann habe ich bei manchen Dingen, die ich für wesentlich und wichtig halte, also ich habe mich in einigen Dingen überzeugen lassen, in anderen Dingen, in sehr viel mehr, aber nicht. Und das ist dann auch im Wesentlichen hier reingekommen. Aber bei einigen Nebenpunkten habe ich gesagt, ich bin zwar der anderer Auffassung, aber es ist nicht tragisch. So. Und das ehrlich und froh gehörte meine Meinung damals schon nicht rein, weil ich derselben Meinung wie du bin. Ich kann dir deinen Entwurf zeigen, Werner, ist handschriftlich. Also, also ich kann mir einfach nicht mehr daran erinnern. Ja, gut. Ich sag nur, froh und ehrlich sind durch dich reingekommen und wir können es also von mir aus gerne wieder streichen. Also das ist kein Problem. Ich sage nur, das ist nach meiner Meinung aber eben auch nicht so eine wesentliche Sache. Ich schätze das Schlichtige an sich auch mehr und deswegen war das nicht drin, aber das ist kein wesentlicher Punkt. Entscheidend ist ja, dass wir in dem Punkt anscheinend ja heute alle einer Meinung sind. Gut. Das Wort froh ist gut. Ja, gut. gut, weitere Wortmeldung dazu? Ja. Der Gegensatz zum Amerikanismus, der Amerikaner sagt, Gutes und spreche davon. Ne? Also ja. Richtig, das ist jetzt das Gegenteil zu mir sein als Schein. Das ist also auch nicht die amerikanische Art, wird ja auch ein bisschen aufdringlich deswegen angesehen. Aber man muss andererseits natürlich sagen, Sie sind relativ erfolgreich gewesen mit Ihrer Art. Also allzu bescheiden zu sein, das ist eben also auch nicht gut. Und ich sage mal, die Natur ist auch nicht bescheiden, da setzt sich das Gute durch. Und das will die Natur also auch. Und da würde der nun nicht sagen, ich sage jetzt mal, also so ein Pascha-Affe oder was, der hat nun also das Harem erobert oder so und jetzt ist er bescheiden und lässt also nun den Rang niederen den Vortritt bei den Damen. Also das gibt es in der Natur nicht. Da setzt sich das Bessere durch. Ja, stark und gut ist gleichbedeutend nach Nietzsche. Nee, das ist, ja gut, das ist aber, ja gut, das ist aber, Wir können die Natur gut, nur, das hängt davon ab, dass das Christentum natürlich das Gute völlig anders bewertet, als die Natur es bewertet. Das ist die Schwierigkeit, vor der wir stehen. Aber wenn man da Nietzsche-Anhänger ist, dann weiß man eben, dass er sagt eben, das Starke, das Schöne, das ist in sich gut. Nicht das, was die Christen als gut bezeichnen, deren Moral ist nicht die richtige Moral, sondern die Natur letztlich, wir haben ja unser Sittengesetz auch der Natur abgelauscht, die... Bitte? Ja. Gut. Weitere Wortmeldungen dazu? Nicht der Fall. Und dann machen wir damit auch Schluss, denn das Essen dürfte demnächst auf dem Tisch stehen. Bedanke mich für die rege